Wir müssen erklären, wer wir sind. Wir sind das Podcast-UFO. Weißt du, das hasse ich an dir. Deswegen finde ich, dass du so ein richtiges, widerliches Arschloch bist, weil du so ein Overachiever bist. Du willst immer alle Häkchen haben. Du willst immer alle Aufträge erfüllen. Ich wette, so in Videospielen bist du so jemand, der alle Sidequests macht. So, nein, es ist nicht nur wichtig, die Prinzessin zu retten. Weil ich mir dann dem armen Bauer auf dem Feld muss auch geholfen werden. Weil man dann werden. Nämlich in der Hauptstory nämlich schon mehr hat. Man hat schon mehr Taler gesammelt. Man hat schon mehr Credits gesammelt. Ich finde es gut, dass du jetzt auch nicht aufs Handy guckst oder so. Nein, aber du bist so ein richtiger Streber. Und das Leute stimmt ja gar nicht. Hassen Streber. Nein, aber Leute lieben mich. Na gut, entweder bricht das Universum hier gerade zusammen oder es stimmt nicht. Ich sag mal, nein, du möchtest ja auch erfolgreich und interessant werden, so wie ich. Und da kann ich dir nur eine Sache raten. Vermeide Dinge, die alle Leute hassen. Was alle Leute hassen, sind Streber und sind Leute, die gut aussehen. Und Besserwisser. Und Besserwisser. Also, man muss scheiße aussehen. Leuten durchgehen lassen, wenn sie wie statt als benutzen, einzigste sagen und richtig. Zumindestens. Und auf statt offen. Genau. Und manchmal auch mal schludrig sein und sagen, scheiß doch jetzt auf diesen Drecksbauern, der seine Hühner verloren hat. Ich hätte nur Angst, dass wir Leute nicht mit ins Boot ziehen gerade. Wir sind nämlich dann Inselkinder. Aber dafür haben wir doch unsere Traktorstrahlen, denn wir sind ein UFO. Ich finde, du machst das richtig gut. Das war jetzt noch ein bisschen der Raucherhus mit drin. Meine Stimme ist ein bisschen belegt heute. Also Salz, ist nicht mehr. Pfeffer, Salz. Das Podcast UFO hebt ab mit seinem Traktorstrahl. Ich glaube nicht, was der Fall ist. Das Problem an Rappen ist, dass es so schnell ist. Ich kann es einfach nicht. Nein, es ist nicht weit weg von Impro-Comedy, Rap, Freestyle. Du musst ja auch schnell. Ja, muss ja nicht du musst ein sein. Gutes assoziatives Gedächtnis haben. Ja. Also, du musst, ja, gut, du vielen Dank, Herr Besserwisser. Es fängt schon wieder so an. Alter, wenn du deine Brille noch aufsetzt und gut aussiehst, dann hast du ein riesiges Problem. Ich sehe mit der Brille besser aus. 20 Fragen an Stefan Titze. Stefan, was ist dein größter Traum? Ich werde gerade in einer Gruppe angesprochen. Um in den WhatsApp-Gruppen angesprochen zu werden, ist für mich immer so ein Riesending, weil es fällt mir erst so Monate danach auf und man kann nicht mehr antworten. Aber auf der anderen Seite, weil das Gespräch schon wieder in eine ganz andere Richtung ist. Grad. Aber auf der anderen Seite macht man sich auch rar. Ich mag ja die Leute, die in der Gruppenkonversation schon ewig lang drin sind und erst so nach 2 Wochen überhaupt erstmal antworten. Da denkt man sich, oh, okay. Das sind die coolen Kids. Das sind auch die zu spät auf der Party ankommen. Und das habe ich habe mal eine Studie durchgeführt, dass man zu spät zu Partys kommen soll. Ja. Das ist natürlich ganz verbreitet eigentlich. Und dann ist eigentlich die Regel, ja. Wollte ich es dann mal einführen, zu spät zu Partys zu kommen, um cool zu sein. Aber waren alle schon weg. Aber dann kam ich zu spät. Und du musst mich genau einen Punkt abwischen, abstecken. Ich finde es gut. Ich finde es super. Ich verspreche mich nicht. Aha, ab jetzt okay. Verspreche ich mich nicht mehr. Das macht dich real. Nehme ich schon auf eigentlich? Nee. Nee. Und zwar, die Antworten werden doch immer skandinavischer. Nee. Ich glaube nämlich auch, dass so skandinavische Sprachen irgendwie von Deutsch abstammen. Deutsche, die sehr schludrig reden irgendwann Dänisch. Ich liebe es, dass du deine Glaubenssätze formulierst zu Fakten. Ja? Ich glaube, dass das Chinesische verwandt ist mit dem Deutschen. Einfach Glauben, Sachen, die einfach nicht stimmen. Ich glaube, 18 aber, ist größer aber als 30. Spaß beiseite. Genau, jetzt mal Spaß beiseite. Erstmal, wir haben gelesen, nehmen wir schon auf eigentlich. Muss ich jetzt erklären, was ich sage? Muss ich die Leute mit ins Boot ja, nehmen? Ja, du musst das erklären. Spaß beiseite, wir haben gelesen, da hat jemand keinen Gag gemacht und hat dann geschrieben, aber jetzt Spaß beiseite, hat dann was Ernstes geschrieben, genau. Was natürlich sehr clever ist, weil es das vorherige Gesagte so aussehen lässt, als ob es unglaublich lustig ich gewesen fand, wäre. Die Leute haben ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Das heißt, sobald du sagst nach einer langweiligen Rede, Spaß beiseite, denken, ach, das war alles ein super, Gag. Der muss, hab ich nicht verstanden. Der muss unglaublich schlau automatisch sein. An zu lachen, ja. Ja. Wir reden immer durcheinander, glaube ich. Nee, das ist okay, das ist dynamisch, das ist jugendlich, frisch, spritzig. Wir wollen und es auch ist nicht perfekt. Abheben. Es macht uns sympathisch. Wir wollen uns ja auch ein bisschen abheben. Nein, die Sache ist ja die. Ich kann jetzt nicht darauf antworten. Vor allem, ich wusste auch gerade nicht, was ich sagen sollte, deswegen habe ich angefangen mit, die Sache ist ja die. Kommen wir zurück zu der ersten Frage an Stefan Titze. Was ist dein größter Traum? Mein größter... Das ist auch so ein Ding von mir. Ich will einfach schweigen, wenn mir nichts einfällt. Mein größter Traum ist, dass alle Menschen, außer mir selbst, dass alle Menschen dicker sind. Also, dass alle anderen Menschen außer dir so 20 Kilo zunehmen. Ja, genau. Das ist und ein großer Traum. Dass meine Figur, die ist nicht perfekt. Ein Schönheitsideal wird in dieser Welt. Und könntest nicht einfach du schöner werden? Nee, das wird so einfach. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, nicht dünn und nicht dick zu sein, so ein Mittelding zu sein, ist nicht schlecht. Aber wenn das das Schönheitsideal wäre, wäre halt perfekt. Das wäre für alle am einfachsten. Und dass Leute dann sagen, auch Stars, wo man jetzt sagt, denkt, oh fuck, ich würde gerne so aussehen, dass die sagen, fuck, ich würde gerne so aussehen wie Stefan. Das wäre so ein Ziel. meinst du, das würden die dann sagen? Nein, die werden mich ja nicht kennen. Auch in der Welt würden die mich nicht kennen. Das wäre aber auch was, gar nicht schlimm. Was glaubst du, sagt Brad Pitt, ich würde gerne so aussehen wie? Glaubst du, es gibt jemanden? Oder so die Leute, die wir als hässliche Leute als schön empfinden, glaubst du, es gibt Leute, die die noch schöner finden? Hör auf, mich darin mit ins Boot zu holen. Also ich finde... Ich habe dich gerade gefragt, was dein größter Wunsch ist. Ich habe nicht mit meinem Aussehen abgeschlossen. Ich habe dich gerade gefragt, was dein größter Wunsch ist. Du hast gesagt, ich möchte in Relation zu anderen besser aussehen. Da muss doch irgendwo ein kleines Minderwertigkeitskomplexchen irgendwo versteckt sein, oder? Das glaube ich da schon. Ich glaube, dass Brad Pitt, um auf die Frage mal zu antworten, keinen hat. Glaubst du wirklich, dass Brad Pitt sagt, ich bin der schönste Mann der Welt? Wenn ich den sehe, wie er seine Sonnenbrille aufsetzt, dann glaube ich, dass er sehr zufrieden mit sich selber ist. Sonnenbrillen sind so ein Ding. Das wirst du sofort skeptisch. Warum ist er so selbstzufrieden? Leute mit Sonnenbrille wirken selbstbewusst. Ich habe mir tatsächlich in meinem Leben noch nie eine oder Sonnenbrille blind gekauft und ich werde es auch, glaube ich, nicht tun. Weil ich finde, eine Sonnenbrille ist ein komplett überflüssiges Accessoire. Nein. Doch, natürlich. Meinst du, UV-Strahlen glaubst du, UV-Strahlen sind ein Ding, was Sonnenbrillenhersteller erfunden haben? Ein Mythos? Nein, natürlich nicht. Also. Aber du kannst auch einfach deine Augen zumachen. Das ist ein guter Der Körper Spruch. Hat eine eingebaute Sonnenbrille. Du kannst die Augen zumachen und dafür gibt es auch Hunde. Hunde führen dich. Ja, Sonnenhunde. Absolut. Die sogenannten Sonnenhunde. Vor allem letztens habe ich einen Hund gesehen, einen blinden Hund oder einen behinderten Hund oder sowas, und der hat einer Frau assistiert, die im Rollstuhl saß. Und da dachte ich mir, ist das eigentlich auch so ein Angebot von solchen Hundeverkäufern, die einen Hund anbieten, für Leute, die im Rollstuhl sitzen, der dich automatisch führt und zieht. Dass du wie so ein Streitwagen, das wäre genial. Der Hund dich zieht automatisch schon in die Reihenfolge. Und da dachte ich mir, wäre es nicht eigentlich die beste Idee, statt blinden Hunden, blinden Pferde, auf die du dich einfach draufsetzt und die automatisch selbstständig dorthin galoppieren, wo du hin willst. Ist die musst gut, du gar nicht führen. Aber so sagen wir mal, wenn man in den DM will, als Binder. Nee, dann gibt es dann halt Pferd, extra DMs. Haben wir mit dem Pferd dann ein Problem? PDM, Pferde-DM. Finde ich gut. Das wäre gut. Das wäre das Richtige. Unten wäre was zu essen fürs Pferd. Ja. Und Pferd. Nee, du sagst Pferd. Ich sag Pferd. Wie sagst du Pferd? Ich sag Pferd. Ich versuche es zumindest. Du kommst aus München, ne? Ich komme aus München, ja. Dafür redest du aber schon. War das schon die erste Frage an mich? Ja, das war meine erste Frage. Ja, ich komme aus München. Ich habe eine Zeit lang in München gelebt, bin aber etwas außerhalb von München geboren worden. So. Und ich schiebe gleich die zweite Frage hinterher, weil mich die Antwort gar nicht interessiert hat. Bring it. Was ist denn dein größter Traum? Mein größter Traum ist es einmal, einen Oscar zu gewinnen. Was war das für ein Geräusch? Ach, die Leute hören, die Leute sehen uns ja nicht. Das war Florentin Wills Imitation einer Grille. Sehr gut. Das war meine Imitation einer Grille. Das stimmt wirklich? Du willst einen Oscar gewinnen? Ja, wäre zumindest sehr cool. Also ich sag mal, so der Weg der Schauspielerei finde ich sehr interessant und sehr spannend und würde ich auch gern weiter verfolgen. Und ich mag es auch einfach, objektive Beurteilungen zu bekommen, dass man was drauf hat. Schönster Mann der Welt wäre nichts für mich. Wirklich, wäre nichts für mich. Ist nicht objektiv, ist auch ein Traum, den ich nicht wirklich aktiv verfolge, bin ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Und deswegen, weil es einfach zu subjektiv ist, weißt du, du bist der schönste Mann der du bist die schönste Frau der Welt, dann kommt der reichste Mann der Welt zu dir und sagt, Moment mal, wir haben hier ein paar Zahlen, die sagen ganz eiskalt, ich bin der reichste Mann der Welt, was hast du denn? Hm. Ja, nee, ich finde den schöner, ich finde meine Freundin schöner, bla bla bla. Weißt du, das ist sowieso, das ist halt findest auch ein du, dass Oscar wirklich so eine objektive Sache ist? Nein, sagen doch auch alle. Nein, Leonardo DiCaprio ist der beste Schauspieler der Welt, noch nie einen Oscar bekommen. Moment, objektiv gesehen ist es natürlich nicht objektiv. Aber in der subjektiven Hinsicht kannst du zumindest sagen, du hältst dich für einen guten Schauspieler, ich habe immerhin einen fucking Oscar gewonnen. Da kann man nicht mit argumentieren. Dass du natürlich nicht notwendigerweise der beste Schauspieler in dieser Kategorie warst zu dem Jahr, das ist ja klar. Aber du hast zumindest einen objektiven Anker, dass du sagen kannst, andere Leute, du hast ein Intersubjektiv, nennen wir es mal. Nora andere Chirna Leute haben gesagt. Nora Tschirner, finde ich, die beste Schauspielerin des Universums. So, hat noch keinen Oscar bekommen, oder liege ich da falsch? Ich glaube, Moment, ich muss mir jetzt nachgucken. Kann gut sein, dass die mal 2008... Ich überbrücke kurz, wir haben einen Kommentar bekommen. Nein, wir haben sicherlich keinen Kommentar bekommen. Falls ihr übrigens an unserer tollen Sendung teilnehmen wollt, könnt ihr das tun über Facebook, das Podcast UFO oder über Twitter, Hashtag UFO. Schreibt bitte dort einfach. Mach nicht den Fehler bei Facebook, nur Podcast UFO einzugeben. Das hätte niemand gemerkt, Depp. Es gibt auch einen anderen Podcast, der heißt Podcast UFO aus Amerika. Ist uns erst aufgefallen. Der hat 30.000 Likes. Ja, ist uns erst aufgefallen, als wir schon 3 Euro, mit 3 Euro einen Beitrag von uns beworben. Wir haben ganz tolle Folgen und tolle Inhalte. Wir haben so viel. Die gehen mir jetzt schon so auf den Sack, diese Penner. Und ich sag's euch, Freunde. Wir, das ist auch mal so schlecht, Verbrüderung mit den Zuhörern, ne? Wir da draußen. Inklusion, ne? Wir da draußen. Wir können es auch schaffen, einen noch erfolgreicheren Podcast zu starten als Podcast UFO. Vor allem ist auch so gut, dass wir uns als Lifestyle-Podcast messen wir uns mit einem Wissenschafts- und Verschwörungspodcast. Und ich finde, Traum ist es auch sowas wie ein Verschwörungspodcast. Ja, auf eine gewisse Art schon. Aber um nochmal zurückzukommen auf meinen größten Traum. Auf Nora Tschirner. Mein größter Traum wäre es, einen erfolgreichen Podcast zu haben. Oh Gott. Und ihr könnt mir diesen Traum ein Stück weit erfüllen. Aber nicht mit dem, mir. Aber solange ich in diesem Raum mit dir sitze, wird es nicht passieren. Indem ihr diesen Podcast shared und liked und auf Twitter allen euren Freunden und Eltern schreibt, hört diesen Podcast. Apropos Eltern, wie muss man sich eigentlich Stefan Titze an Silvester vorstellen? Was ist meine zweite Frage an Silvester. Stefan Titze? Ich mag Silvester nicht. Ah, warum nicht? Das ist ein Datum, das ihr vorschreibt, gut drauf sein zu müssen. Finde ja. ich. Alle laufen mit Luftschlangen rum und Partyhüten und um 12 müssen. Wenn man eine Minute zu spät ist, dann fangen die Nachbarn nämlich schon an, das ist alles nur halb so lustig. Und man muss gut drauf sein, man muss um 12 Uhr was trinken, anstoßen. Das ist ein Datum, was dir zu jeder Uhrzeit was vorschreibt. Es läuft auf allen Sendern nur Dinner for One. Danach läuft auf allen Sendern nur Ein Herz und eine Seele, herausragender Sketch. Ich weiß nicht, Philipp, du gefällst mir gerade nicht. Wieso denn nicht? Nein, ich mag das nicht, dass du bist so ein Lavierer. Du bist so ein alle mögen X, also sage ich, dass X nicht gut ist. Du bist so ein richtiger Facebook-User. Du bist so ein Typ, ich glaub, der nicht, schreibt... Nein. Wenn sich mal Campino einsetzt für die armen, verhungernden Kinder in Afrika, dann bist du so jemand, der dann ankommt und sagt, nein, die wollen sich doch nur profilieren. Nee. Du bist einfach immer dagegen. Und das mögen Leute auch nicht. Und nein, das mögen nämlich Leute viel zu sehr, Leute, die dagegen sind. Und das ist billig. Das ist Anbiederung an die Zuschauerschaft. Populismus. Das finde ich zum Kotzen. Populismus hat nicht umsonst die Worte ILU drin. I lose you. Glaubst du also, dass die meisten Leute Silvester scheiße finden? Nein, ich glaube, Silvester ist objektiv etwas Gutes. Ach so. Und du sagst, subjektiv ist es nicht gut. Nö, das ist nicht schlecht. Eigentlich ist es ziemlich geil. Ist das deine Meinung zu Silvester? Es ist nicht schlecht. Es ist eigentlich ziemlich geil, dass man Sachen auf die Straße werfen kann, die explodieren. Oder nicht explodieren. Einfach mal in Altmüll. Die meistens nicht explodieren. Einfach mal schön auf die Straße entleeren. Und dann, ich meine, die 12-jährigen Kinder von nebenan sprengen da schon in die Luft. Also man kann eigentlich auf die Straße hauen, was man will. Und am nächsten Tag wird aufgeräumt. Und es ist eigentlich ist es auch gemeingefährlich, muss man sagen. Aber das ist eigentlich gar keine so dumme Idee. Man haut an Silvester einfach seinen ganzen Müll, sein Altglas auf die Straßen, weil es wird sowieso alles sauber gemacht, wegen den Böllern. Am nächsten Tag. Wird das bei euch sauber gemacht? Bei mir, bei uns ist es nämlich Pflicht, da wo ich herkomme, ist nämlich die Pflicht, hier übrigens Frage 3, wo kommst du her? Ich komme aus Kamen. Das Kamener Kreuz sagt vielen was. Nein, tut es nicht. Außer Stauschau, weil da immer Stau ist, weil da die A1, die A2 trifft. Ist eine Bildungslücke. Die größten beiden Autobahnen Deutschlands treffen sich, größten weiß ich nicht, aber zumindest die 1 und die 2 halt. Die numerell wichtigsten Autobahnen Deutschlands treffen sich an diesem Punkt. Und genau da ist numerell. Nämlich Karl. Das ist der Bruder von von Rudi Carrell. Oh Gott. Ich hänge in den Seilen. Humoristisch? Nein. Wir sollten uns gleich mal aufnehmen. Humoristisch hänge ich in den Seilen. Okay, wir fangen mal an. Humoristisch häng ich schon an den Seilen. Humoristisch gesehen hänge ich schon an den Seilen. Ich bin der schlechteste Schauspieler, wolltest du gerade sagen. Heißt das, ich werde nie einen Oscar gewinnen? Nee, ich glaube, vor dir wird eher noch Nora Tschirner einen Oscar bekommen. Ich mag ja Silvester, ich finde das ja ganz toll, sich immer zu treffen mit alten Leuten, weil ich wohne ja mittlerweile außerhalb meines alten Freundeskreises und dann mal wieder alle zu sehen und so toll und zu sagen, hier und Feierst du zu Hause? Aber ich sag mal, früher war Silvester schon geil, weil ich war ein riesiger Böller-Fan. Ich auch, war ich auch. Und ich bin ja, ich habe das immer in der Nähe von Österreich gefeiert, ganz im südlichen Ende von Deutschland. Und da sind wir nach Österreich gefahren und haben uns Ösi-Böller geholt, die sehr billig sind und sehr stark. Und daraus haben wir dann immer Bomben gebaut. Und was wir auch gemacht haben, wir haben so Gewehre gebaut. Wir haben uns so ein Stahlrohr genommen und das an einer Seite zugehämmert und dann da irgendwie einen Böller reingetan und eine Murmel und dann damit geschossen einfach. Das funktioniert sehr gut, tatsächlich. Das und ist das auch macht ein Trick zum Nachmachen, ne? Bitte das nachmachen. Das ist ein Trick zum Nachmachen. Nee, ohne Witz, kein Witz. Und vor allem auch ohne Murmel hast du so einen gewissen Rückschlag, der einfach total cool ist als Kind, da so eine Art Muskete oder Gewehr zu haben. Und das ist wirklich total geil. Und da haben wir, das ist wirklich total cool. Und das, was wirklich Spaß macht, ist, man kauft sich ganz viele Raketen und versucht an Silvester, wenn dann irgendwie die ganzen Eltern mit ihren Kindern auf den Hügel in der Nachbarschaft gehen und wir Hügel. Schauen uns das Silvester an, wir schauen uns das Feuerwerk an und basen hoch und du aus 30 Meter Entfernung in den Busch mit deinen Freunden auf diesen Hügel, in die Menschenmenge der Feiernden, ja. die Silvesterraketen reinfeuerst und irgendwann die Eltern anfangen zu fliehen, weil was sollen sie denn machen? Aber die sie Kinder es cool finden und die Kinder so hüpfend und genau, drehen hüpfend sich und in den Funken und zwischen auch noch reinspringen und versuchen die Dinger zu fangen. Genau, aber es ist so gut die Vorstellung. So, wir gehen jetzt dahin. Ah, wir gehen doch direkt. Ah, wir gehen wieder. Na, tschüss, bis morgen. Ich habe immer, hab immer die Böller in der Mitte durchgebrochen. Auch, ich finde das wirklich echt scheiße von dir, dass immer, wenn ich anfange, was zu erzählen, hast du aber auch gerade irgendein Mobile Device. Hast du auch gerade gemacht. Aus, Laptop ist kein Mobile Device. Klar. Naja. Ich habe jedenfalls immer angefangen, die Böller in der Mitte durchzubrechen. Das Schwarzpulver in großen. Ich habe so einen Teppich aus Taschentüchern gebastelt, habe da drin einen riesen Haufen von diesem Zeug gehabt, habe es dann zugebunden. Da habe ich immer mir eine ganz viele Zündschnur aneinander geknotet und dann habe ich es auf die Straße gebracht. Aber dann wurde es mir immer weggenommen. An diesem Punkt wurde mir das immer weggenommen. Moment mal! Natürlich! War das mal die antiklimaktischste Story, die ich in meinem Leben je gehört habe, auch inhaltlich. Aber für mich, das war auch das... Wie es wurde dir weggenommen? Ich hatte immer eine antiklimaktische Kindheit, hatte ich auch. Es wurde mir... Die Dinge wurden mir immer weggenommen. Ja, es war einfach gemeingefährlich. Ich kann das... Kinder nicht angenommen. Ja, aber von wem denn? Wie alt warst du da? Noch relativ klein. Und von wem wurde es dir weggenommen? Ich hatte so eine Pyrophase. Ja, aber von wem wurde es dir Eltern. Weggenommen? Eltern. Ja, warum machst du das in der Nähe deiner Eltern? Weil ich war nicht so clever als Kind. Kinder sind halt nicht so clever. Die bauen sich halt diese Dinge. Naja, die wissen schon, was man darf und was man nicht darf. Das wissen sie. Ich hab meine Eltern dann gefragt, ja, kann ich vielleicht kurz mal in die Böller gehen? Ich will sie mir angucken schon mal. Damit ich schon mal vor Silvester weiß. Die klassische Lüge. Damit ich schon mal vor Silvester weiß, wo die Zündschnur ist. Sieht man ja im Dunkeln nicht mehr. So. Für wie dumm hält man eigentlich als Kind seine Eltern? Deine Eltern wahnsinnig dumm. Man hält dich für wahnsinnig fies auch, weil die immer für Dinge verbieten, was aber ganz gut ist. Im Endeffekt, dass es rausgestellt ist, immer ganz gut. Ich glaube auch, dass die Nachbarschaft es feiert, dass die Eltern mir das weggenommen haben. Es ist nämlich passiert, mein Vater hat nämlich damals wirklich mal sowas gebaut. Die haben sich aus, Natriumcarbonat und so, das war nicht an Silvester, die waren wesentlich intelligenter als ich damals. Aha. Meine Eltern haben sich aus Natriumcarbonat, also mein Vater hat sich aus Natriumcarbonat mit seinen Brüdern eine Bombe gebastelt. Und die haben sagt er zumindest, erzählt er, wenn er was getrunken hat an Silvester, erzählt er dann immer, dass... Du meinst Ahmed, dein Vater? Genau, okay. Ja. Warum auch immer. Terroristen-Gag. Mein Gott, du steigst auf nichts ein. Ich steig darauf nicht ein, weil ich finde es einfach drunter. Ja, okay, sorry. Drüber. Unter. Jedenfalls hat er das angezündet und ist angeblich die halbe Nachbarschaft in die Luft geflogen. Es sind angeblich aus Telefonzellen sind Scheiben rausgeflogen. Das Rosenbeet des Nachbarn war weg. Das sind so die Dinge, die man damals gehört hat. Und dann nimmt man natürlich sein Kind das Ding weg, was er da baut. Das ist aber nicht sehr clever als Vater, seinem Kind das zu erklären, weil das Kind sagt, ja, das mache ich aber sicher auch. Kleiner Tipp an euch zu Hause. Falls ihr vielleicht nicht so gut an Böller rankommt, Wunderkerzen. Nehmt Wunderkerzen und zerbröselt diese Masse, die um den Draht herum ist. Und die könnt ihr zum Beispiel in einen Tischtennisball, macht da ein Loch rein, füllt da dieses ganze Staub rein, zündet oben an. Wunderschön. Ich fand für eure Silvesternacht ein kostenloser Tipp. Wahnsinnig langweilig. Wunderkerzen sind auch langweilig, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Was ist auch sehr geil, was ich früher als Kind sehr geliebt habe, waren so Mini-Raketen aus Österreich, die nicht explodiert sind. Es waren nur Raketen. Oder wenn dann in eine Richtung geflogen sind, wo sich besser nicht explodiert wäre. Ja. Nein, aber die nur. Das ist ja wirklich immer mein allerschönster Anblick an Silvester. Man ist Silvester, man stößt an mit seinen Freunden und man sieht drüben die Nachbarseltern, Herr und Frau Schneider, ein wenig in die Jahre gekommen. Ja. Mit 70 sagen sie, wir haben eine Rakete gekauft beim Edeka. Wir gehen doch mal raus. Wir können nicht raus. Mehr so gut stehen, wenn wir in den Himmel gucken, nicht mehr so gut das Gleichgewicht halten, weil es ist schon ein bisschen schwierig. Wir haben auch schon ein paar Lütten intus, aber jetzt, ach, was soll's denn, Marianne? Jetzt zünden wir doch die Rakete einfach an. Dann gehen die, stapfen die in den Garten, in den Schnee, stecken die Rakete in den Schnee. Hast du das Feuerzeug dabei, Marianne? Nein, Bernd, ich hol's doch. Ich geh doch mal rein. Haben wir beim Raclette vergessen. Warte noch mal auf mich. Und dann gehen sie rein und dann zünden die diese Rakete an. Und natürlich hebt sie nicht ab. Oder sie natürlich fällt um. Genau, es gibt nämlich die zwei Paare. Je nachdem, wie viel Lütten sie schon getrunken haben, fällt sie entweder um und geht erst gar nicht an, oder sie fällt um, an und rast in die nächste in die Wohnung. Rast in die Wohnung. Rast in die Wohnung. Und das war's dann. Die Briefmarkensammlung dahin. Das teure Porzellan von der Uroma dahin. Genau, die Telefonbücher, wo die Kinder drinstehen, kaputt. Oder natürlich die andere Variante. Die Rakete steckt zu tief im Schnee und sie hebt nicht ab. Und da gucken Marianne und Irmgard noch 2 Sekunden zu. Und sich, oh, okay, und dann treten sie... Es ist schon zu spät, auch um wegzulaufen noch. Aber sie treten trotzdem diese tapfere kleine Flucht an. Sie drehen sich um im Schnee und stapfen voran, aber keine Chance. Boom! Sie stehen mitten in den Funken, oh nein, zusammengezogen. Und der Kaschmirmantel fängt dahin. Fängt so ganz, ganz eklig an zu stinken. Dahin. Dahin. Die Wollmütze vom Schwiegersohn. Dahin. Der gute Schal. Alles aus dahin. Dem Krieg, weg. Alles dahin. Aber das ist immer schön. Und dann so, ja, das... Nächstes Jahr lassen wir das besser. Kommt dann. Ja, aber man merkt, und nächsten Tag fragt man sich, weil man da doch nicht mehr weiß, was man alles getrunken hat und was alles passiert ist, fragen sich, wo ist denn, dann suchen sie, fangen an, die Gegenstände zu suchen. Ja. Und die Kinder denken, oh nein, jetzt werden unsere Eltern dement. Dabei können sie einfach nicht mehr daran erinnern, dass sie sich wirklich verbrannt haben. Aber ist das alles so kaputt gegangen im großen Feuerwerksmassaker? Genau. Was ist denn hier drin passiert? Oh, die Oma hat kein Gleichgewichtssinn mehr, sie läuft gegen die Schränke. Nein, es genau, war die Rakete von letztem Jahr. Genau, sie hat die Muttermale am Arm, da sind das Brandflecken, ja, das, genau. Ist, das sind alles die Dinge. Das sieht aber nicht gesund aus, ist ein bisschen zu schwarz und die musst Ränder du da nicht sind mal zum gleichmäßig. Arzt, genau, ja. So, und dann muss Oma wieder zum Arzt, da geht das alles wirklich wieder von vorne los. Alte Menschen sind unterschätzt. Schrecklich, ja, schwer unterschätzt. Und deswegen kommen wir jetzt mal... Gast. Wir haben den ersten Gast, der traut sich nicht ganz ins Studio rein, jetzt tatsächlich. Gott sei Dank. Der einzige Gast, den wir hatten, unser Tontechniker, ist mittlerweile auch schon gegangen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist für unseren Podcast oder nicht. Die vierte Frage an Stefan Titze. Stefan, hast du denn schon Geschenke für Weihnachten? Ich habe mir schon überlegt. Ja, und da bin ich den Stefans von vor 1 und 2 Jahren deutlich voraus. Ja. Ich habe mir schon überlegt, was ich schenke. Du bist so ein Last-Minute-Käufer, oder? Auf jeden Fall. Ja. Amazon Last-Minute-Käufer. Das ist nicht ganz so schlimm. Aber man kann relativ gut schätzen, wann das Paket ganz kurz, ankommt. Wie sieht es denn bei dir die Aufstellung aus? Wie viele Geschenke brauchst du? Für wen? Sehr wenig. Eltern eigentlich nur. Nur Eltern? Du hast keine Geschwister? Nee, keine Geschwister. Einzelkind, verwöhntes Einzelkind. Boah, ich komme so scheiße weg. Du kommst so unfassbar unsympathisch. Einzelkinder oder? Sind wahnsinnig unsympathisch, immer. Ja. Auch gerade ich. Dann versuche ich, es ist wirklich wahnsinnig unsympathisch. Wir haben eben ein paar Gründe aufgezählt, warum ich unsympathisch bin. Du siehst gut aus und du bist hauptberuflich lustig. Wenn dich jemand fragt, was machst du? Ich schreibe Gags für eine Fernsehsendung. Dann sage ich, ja, okay, zeig mir mal, wie lustig gut, du bist, du jetzt erwähnst, gut, dass du jetzt erwähnst, dass man Witze schreibt. Jetzt werden die Leute nämlich sagen, was? Ja, so genau. Was aber genau schreibt. Das ist die Redaktion. Man sinkt automatisch im Humorverständnis. Wenn man sagt, man beschäftigt sich beruflich mit Comedy, ist man sofort der Unlustige. Weil man kann diese Erwartung nur enttäuschen. Ja. Weil es ist was ganz anderes, ob du privat sozial lustig bist oder ob du die Fähigkeit hast, Gags zu schreiben, die man in Fernsehsendungen verwenden kann. Aber trotzdem denken Leute, weil zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, Comedy ist das Subjektivste, was es gibt. Und zwar denkt ja jeder, zu beurteilen zu können, was lustig, lustig ist und was nicht. Und ob man selber lustig ist, kann man meistens sehr gut sagen. Ja, weiß nicht. Ich habe auch die Richtung, Leute, ich habe in dem Satz noch die Richtung geändert, weil das andere wäre zu erwarten. Und zum Falschen. Im Satz die falsche Abbiegung genommen. Das ist nämlich genau im Flugzeug, wenn man wenn die fragen, ja, mit so Schinken oder das Käsebaguette. Ich sag immer das Falsche. Weil mir im Satz auffällt, nein, das wolltest du nicht. Ich hätte gerne das Schinken. Man denkt, das Schinken. Fuck! Und wenn du jetzt nochmal die änderst, dann regen die Reihen vor dir wieder auf. Und das ist kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen. Weil du schon am Not aus nein, aber also angenommen, also bleiben wir mal im Kunstgewerbe. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin Schriftsteller, ich schreibe Romane, dann würden viele Leute vielleicht ein Buch lesen und sagen, ich interessiere mich nicht so für Bücher und so, keine Ahnung, kann ich nicht so anfangen. Aber sie würden nicht sofort sagen, es ist schlecht. Bei Humor hingegen hat jeder das maximale Verständnis in seinen Augen und kann maximal kompetent bewerten, ob was gut ist oder nicht. Ja, weil es ein reiner Meinungsstreit ist. Es ist ein reiner Meinungsstreit. Ja, es gibt ja schon sowas wie Humor, irgendwie Technik, Humor, Handwerk und so. Das ist aber da Handwerk kannst du zumindest von immer John Vorhaus. Die Reaktion ist immer emotional, ist immer das Lachen. Und dann kann man immer sagen, finde ich nicht lustig oder finde ich nicht. Und das ist tatsächlich sehr unangenehm, weil man tatsächlich sich damit beschäftigen muss, ich beschäftige mich vielleicht mein ganzes Leben mit einer Kunst, die von vielen Menschen vielleicht einfach nicht anerkannt wird. Wenn du sagst, ich bin Stabhochspringer, dann kann dir niemand diese Zahl nehmen. Ich kann 2,80 Meter hochspringen als Stabhochspringer. Das kann ich. Dann sagen die Leute, okay, cool. Aber lustig, könntest du tatsächlich nach 50 Jahren Karriere deine Ausbeute bei null liegen. In den Augen aber, von manchen. Das ist aber oder Kunst. Von vielen. Das ist, du beschreibst gerade den Kunstbegriff und den Streit um den Kunstbegriff allgemein. Ja, aber ich glaube, bei Kunst generell können sich die Leute nicht so eine Meinung bilden. Du kannst ein Bild malen. Klar, bei Witzen auch. Du kannst ein Bild malen und es kann entweder gut gefunden werden, es kann auch witzig gefunden werden. Ja, aber nicht jeder sagt von sich selbst, er hat die maximale Kompetenz, Bilder zu beurteilen. Wenn du ihm sagst, ich habe ein Bild gemalt von irgendwie einem abstrakten Fisch, dann sagt er, ja gut, ich interessiere mich nicht so für Kunst, sieht schon ganz okay aus, keine Ahnung. Wohingegen bei Humor gibt es keine, Elite bei Humor. Ich habe noch keinen gehört, der sagt, wow, dieser blaue Kreis auf dem Bild, und das Bild ist nur ein blauer Kreis, finde ich das beste Bild, was ich je gesehen habe. Diese Leute hörst du nämlich nicht. Ja, aber mal jetzt bitte fang nicht mit einem modernen Kunstrand an. Ey, das ist wirklich das Lächerlichste. Nein, ich sag nicht, das könnte ich aber auch mal, ein schwarzer Strich. Das sagen nämlich alle. Nein, halt die Fresse, da will ich gar nicht drüber reden. Das ist mir zu dumm. Nee, sorry. Ich glaube jetzt, dass du mindestens 10 Zuschauer verloren. Ja, das ist okay, geht. Euch will ich nicht. Euch Zuschauer will ich nicht. Haut ab. Nein, man muss ja sagen, ich finde es ja gut. Die Idee muss man ja gehabt haben. Finde ich. Aber du wirst, die meisten Leute werden sagen, es ist scheiße. Das ist doch keine Kunst. Aber schau mal. Ich glaube auch, dass da, ich glaube, dass bei Kunst allgemein sich die Leute, ich hau mal auf den Tisch jetzt. Ich glaube, dass die, der schlechteste Tisch, um auf den Tisch zu hauen. Das ist der total kleine. Der 2 mm wahrscheinlich dabei zusammen jetzt, aber ist mir egal. Nein. Man muss dazu sagen, Kunst allgemein ist etwas, worüber Leute meinen, urteilen zu können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass bei Kunst bei den meisten Bereichen die Leute zu einem gewissen Grad akzeptieren, dass es eine gewisse Form von Verständnis und Erfahrung braucht, um ein Kunstwerk adäquat bewerten zu können. Wenn dir jemand ein abstraktes Kunstwerk vorsetzt oder eine Skulptur, kannst du natürlich schon subjektiv sagen, es gefällt mir spontan oder es gefällt mir nicht. Aber auf deiner Seite kannst du sagen, würde ich mich vielleicht mehr mit Kunst beschäftigen, hätte ich ein größeres Verständnis darüber, könnte ich es besser bewerten. Ja, okay. Von daher sage ich vielleicht eher, wenn du zum Beispiel, du gehst in eine Oper und sagst, ja, damit kann ich halt nichts anfangen. Würde ich zum Beispiel auch sagen. Aber ich würde nicht sagen, es ist schlecht. Wahnsinnig gut. Ja, das okay, war, okay und das gut. Waren alle, die ich kenne. Weiter. Ist auch keine Oper, ist eine Operette. Oh, besser, ist vielleicht sogar falsch. Man weiß es nicht. Ding dong. Das ist bei Humor genau nicht der Fall. Bei Humor gibt es nicht diese elitäre Handwerksverständnis. Ich erkläre es nicht nur dir, ich erkläre es auch unseren Zuschauern. So, und deswegen, das ist ein Problem, weil zum Beispiel, was meinst du, wie viel Prozent der Leute würden auf die Frage, hast du Humor oder nicht, mit Ja antworten? Schätzung. Du fragst alle Deutschen der Welt, alle Deutschen, die es auf der Welt gibt, und fragst sie, haben sie Humor oder nicht? Ich glaube, die meisten würden ja sagen. Ja, natürlich, aber wie viel Prozent? 100% sagen ja. 100%? Ja. 99, es gibt nicht 100%, 99,3%, man wird auch manche nicht finden, weil die in Thailand irgendwie im Dschungel leben oder so. Ja, Bunga Bunga feiern. 80%, das sind auch alle Leute, die man findet, diese 80%, quasi diese 100%. Du siehst das zu technisch. 100% wir müssen noch die Kinder ausschließen, die verstehen die Frage nicht. 100%, die das anklicken, weil, oh, toll. 100% der Leute, die das anklicken, die Leute, die diese Frage beantworten werden, sagen, sie haben Humor. Ja, glaube ich. Das ist meine Antwort auf die Frage. Aber ich glaube, das ist glaube ich, das Maximum. Wenn du sagst, haben sie Musikgeschmack, das ist auch so eine Frage. Gibt es Leute, die von sich selbst sagen, sie haben keinen guten Musikgeschmack? Das ist ja Quatsch. Es gibt doch keinen guten Musikgeschmack. Jeder von sich hat ja den Musikgeschmack, der für ihn am besten ist. Du hörst ja die Musik, die dir am besten gefällt. Aber geht's dir nicht manchmal auch so? Das ist ein bisschen blöd. Nein, aber geht's dir nicht manchmal auch so, dass. Sagt keiner, meine Spotify-Playlist gefällt Moment mir mal. Nicht. Nein, naja, manchmal höre ich auch Musik, die mir nicht gefällt. Ich habe alle Lieder gepackt, in meine Playlist gepackt, die mir nicht gefallen. Ich habe tatsächlich, bei mir habe ich relativ oft die Phase, dass ich so nebenbei arbeite und Musik höre und dann kommt zu dieser Moment der Realisation, Alter, was höre ich echt für eine beschissene Musik eigentlich? Frage 2. Das kann eigentlich. Was hörst du von der Musik? Ich würde das noch ganz gerne zu Ende bringen. Und zwar geht es mir manchmal so, dass ich sage, ich höre Musik, bei mir meine eigene Musik, sozusagen, die ich selber ausgewählt habe. Und dann höre ich Musik von einem Freund und sage, dessen Musik ist besser als meine. Der hat auch in meinen Prinzipien gemessen einen besseren Musikgeschmack als ich. Und dann sage ich, gib mir alle deine Alben, zeig mir alles, was du hast. Hör mir das an, ist tatsächlich besser, ist ein Upgrade und ich höre nur noch seine Musik. Da kann man objektiv sagen. Wechsel der Geschmack. Ich glaube nicht, dass es ein Wechsel ist. Du hast Sachen halt noch nicht entdeckt. Natürlich verändert sich der Geschmack auch, aber es gibt natürlich auch darum, dass du Sachen noch nicht entdeckt hast. Der Musikgeschmack richtet sich ja danach, was einem gefällt und nicht, was man alles kennt. Und das, was ja, aber du kannst nur das gut finden, mehr, was du kennst. Genau, je mehr du kennst, umso mehr kannst du Sachen gut finden. Ja, aber du findest ja besser als das, was du umso bessere hast. Sachen findest du für dich auch. Ich finde, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ich fand, das war nur ein Beispiel dafür, dass ich zumindest denke, dass man auch besseren Musikgeschmack haben kann als andere. Und ich von mir zum Beispiel würde sagen, ich habe keinen guten Musikgeschmack. Einfach mal, um jetzt der Underdog zu sein, der sagt, ui, toll, er hat zu viel Selbstreflexion. Er will mal wieder gegen den Strom schwimmen. Er ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der jemals sagt, er hat keinen Musikgeschmack. Okay, gut, aber nein, okay, Thema abgeschlossen. Um auf die Frage noch zu antworten. Ist echt anstrengend, so viel zu reden. Um auf die Frage noch zu antworten kurz. Ich will meinem Vater einen Wurststrauß schenken und meiner Mutter will ich ein Massagekissen schenken. Aha, hoffentlich hören ein die, Massagekissen. Hoffentlich hören die diese was nicht genau, vor Weihnachten. Was genau ist ein Massagekissen? Weiß ich nicht. Irgendwas. Ich finde, das sind einfach... Der Bestseller bei Amazon, der kann ja nicht schlecht sein. Komplette Crap-Sachen. Massagesessel. Ich wohne in Berlin, 2 Häuser weiter von einem Laden, der nur Massagesessel verkauft. Jedes Mal gehe ich daran vorbei und denke mir, was für eine Geldverschwendung. Wer kauft diesen Scheiß? Kein Mensch. Das ist ein fucking Sessel, der halt so ein bisschen vibriert und rubbelt, aber du denkst dir, das bringt eigentlich nicht wirklich was. Das ist nur nervig. Das Ding wiegt einfach 8 Tonnen. Ich glaube, die schwersten Gegenstände der Welt sind Massagesessel. Und es brauchen, die alte, höchste Leute. Es brauchen alte Leute. Da musst du den Sessel brauchen irgendwie... Sie es wirklich? Brauchst du den alten, musst du diesen scheißschweren Sessel, Massagesessel, musst du dann auf den Treppenlift tiefen. Und dann kannst du... eigentlich für alte Leute ist es, nein, aber alte Leute würden sich sowas nicht mehr ins Haus holen. Die sagen, sowas brauche ich nicht, viel zu technisch, ich brauche viel zu teuer, brauche eine Playstation, Counter-Strike. Ich glaube, dass auch alte Leute dafür können. Was ist die Zielgruppe von Massagesessen? Das ist eine gute Frage eigentlich. Können wir mal anrufen? Ich finde, wir sollten wir rufen mal an. Ruf mal an Massage. Lass mal was machen, was die Leute jetzt denken. Also ich glaube erstmal, dass nicht mehr so viele hören jetzt uns gerade. Lehnen wir eigentlich auf schon? Nein. Ich glaube, dass wir erstmal was machen sollten, was die Leute noch mal ins Boot holt. Die jetzt vorskippen und die Leute, die bis jetzt hier vorgespult haben und gesagt haben, oh, da passiert was, die rufen wohl wen an. Das ist was Spannendes. Das ist was, wo die Leute jetzt aufmerksam werden, wo sie anhalten, Soundcloud, Podcast.de, wo auch immer wir laufen. iTunes? Ich habe jetzt mal Massage, sehr viel Kontakt. Ziehen wir nicht die iTunes-Podcast-Branche total in den Dreck, wenn wir da laufen? Wenn wir da in einer Reihe stehen mit anderen Podcasts, die das wirklich ernst meinen? Ich rufe die Massagesessel-Hotline an. Es gibt tatsächlich eine Massagesessel-Hotline. Aber mach bitte auf laut. Hallo. Okay, wir hören mal rein. Ja, man muss auch dazu sagen, dass es 7:30 ist. Also wirklich nicht die Zeit für Hotlines oder dafür, dass überhaupt... Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Martin Weber hier, mein Name. Ich hätte eine Frage zu Massagesesseln. Bin ich da richtig bei Ihnen? Da muss ich mal schauen. Also bei mir jetzt... Ist das nicht die Massagesessel-Hotline? Hallo? Ja, ich schaue hier gerade nach. Kleinen Moment. Kein Problem. Ich kann gerne Ihre Anfrage aufnehmen. Ja, es wäre erstmal nur eine Frage. Ich bin ja erstmal froh, dass wir Sie erreicht haben. So spät erreicht man eigentlich kaum noch jemanden. Wir haben schon bei Obi angerufen und so. Mein Kollege Gustav Schleicher ist auch hier. Hallo. Und zwar haben wir die Frage, und zwar, was sind denn so die generellen Zielgruppen von Massagesesseln? Welche Altersgruppen kaufen denn am ehesten Massagesessel? Haben wir uns gefragt. Also wie gesagt, Sie sind jetzt bei mir nicht in der Hotline gelandet. Was glauben Sie denn? Solche Fragen beantworten kann. Ich kann es gerne weiterleiten an unseren Kundenservice und dann einen Rückruftermin vereinbaren. Ja, das wäre sehr gut. Könnten Sie uns weiter verbinden? Am besten jetzt zurückrufen. Leider nein. Hm. Haben Sie da vielleicht eine persönliche Meinung dazu? Was glauben Sie denn? Also, darauf kann ich mich jetzt auch nicht einlassen. Also wie gesagt, ich vermerke gerne einen Rückruf und man will... Na gut, Sie müssen jetzt nicht so eine Schärfe reinbringen. Ich habe nur gefragt... Naja, ich meine nur, weil ich überlege gerade zum Thema Weihnachtsgeschenke, ob das in Ordnung ist, Sie sind jetzt aber bei mir lediglich in der Anrufannahme gelandet, ja? Ach so. Also gut, aber mein Anruf haben Sie jetzt angenommen. Wie geht's jetzt weiter? Wie bitte? Unter welcher Nummer? Sie müssen mich auch mal ausreden lassen. Entschuldigung. Unter welcher Nummer wären Sie dann zu erreichen, Herr Weber? Das ist die 017. Aber meinen Sie, also meine Mutter ist 52 Jahre alt. Meinen Sie, das ist ein gutes Geschenk, ein Massagesessel? Oder ist das zu alt? Ist das zu technisch? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie Ihre Mutter technisch bewandert ist. Ja, nicht so. Deswegen ist das... Man will ja dann, dass es auch benutzt wird. Ne? Wenn das dann nicht angenommen wird, ist das ja immer irgendwie blöd. Ja, ich kann Ihnen aber dazu jetzt, wie gesagt, keine Aussage machen. Würden Sie sich denn über einen Massagesessel freuen? Wie alt sind Sie denn? Ich persönlich schon, ja. Ja, wirklich? Herr Weber, wir können das doch jetzt hier nicht diskutieren. Also ich habe Ihre Anfrage jetzt aufgenommen. Ich leite das an unseren Kundenservice weiter und Sie können natürlich auch zeitgleich immer mal eine E-Mail schreiben. Soll ich Ihnen meine E-Mail-Adresse ansagen? Wie alt sind Sie denn? Also jetzt nur als Vergleich zu meiner Mutter. Herr Weber, ich werde mit Ihnen jetzt nicht weiter darüber reden. Okay, Entschuldigung. So. Möchten Sie eine E-Mail-Adresse? Das wäre sehr freundlich, ja. Ja, das wäre... Und da erreiche ich Sie direkt persönlich? Da erreichen Sie mich nicht persönlich, da erreichen Sie auch einen Kundenservice, ja? Okay, aber jetzt so vom Altersrahmen, so 20 bis 30, 30 bis 40, nur so das Jahrzehnt. Grob. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Leute diese E-Mail erreichen wird, Herr Weber. Was Nein, aber Sie. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich antworten soll auf Ihre Fragen. Sie fragen mich, wie alt ich bin. Sie fragen, ob ich einen Massagesessel haben möchte. Ich verstehe so ganz, das ist ein ganz absurdes Gespräch, was wir hier gerade führen. Nein, aber nur als Vergleich. Und ich leite jetzt Ihre Anfrage, ob der Zielgruppe dieser Massagesessel gerne weiter... Und lege jetzt auf, ja? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Weber. Ebenfalls. Auf Wiederhören. Frohe Weihnachten, danke. Was ist das denn? Die hat aber schon einige Anrufe angenommen, glaube ich. Naja gut, es ist... Wo bist du denn da gelandet jetzt? Es ist immer halb... Naja gut, das möchte ich... Wir haben einen Großteil wahrscheinlich rausgepiept von den Sachen, weil wir natürlich auch keine Erlaubnis haben, das auszustrahlen. Aber... Uiuiuiui. Mensch, aber ist das. Also, Wissenschaft will ich nicht haben. Du hast die Massagesessel-Hotline angerufen und du bist gelandet bei einer Frau, die uns keine, aber auch gar keine Auskunft geben wollte über Massagesessel, die Massagesessel noch nicht mal gut findet, glaube ich. Die Anrufannahme, das ist ja einfach die gröbste Bezeichnung für irgendwas überhaupt. Frau, von denen unsere Eltern erzählen und unsere Großeltern erzählen, die damals mal die Anrufe weitergeleitet hat, so eine ist es, glaube ich. Ja. Die alle Anrufe der Welt annimmt, die nicht zu bestimmten Wegen Zielen führen. Ich fand's auch gut, dass du auch versucht hast, dich ins Gespräch einzuarbeiten. Ich hab's nicht geschafft. Aber das Handy ist 2 Meter von dir entfernt. Was sie gehört hat, ist irgendein Trottel im Hintergrund, der irgendwelche Fragen stellt. Frag sie doch mal. Ich glaube, sie wollte auch gar nicht noch in einem Gespräch haben. Ich glaube, sie war mit dir schon überfordert. Ich glaube nicht, nein. Boah, die war sauer. Die war richtig sauer. Massagesesseln. Jetzt verbinde ich mit Massagesesseln immer sehr genau, immer diese Frau, ja. 52 Jahre alte Frauen. Aber warum? Also habe ich irgendwas Falsches gesagt? Man fragt Frauen nicht nach dem Alter. Ja, sie kann ja grob sagen, sie hat ja mein Dilemma verstanden. Ich glaub, sie kann jetzt sagen, ja, ich bin 40, mir gefällt's, aber ob das einer 50-Jährigen gefällt, weiß ich nicht. Das war so eine Frau, die bei Radio Scherzanrufen, glaube ich, gerne genommen würde. Ja. Glaube ich schon mal mindestens also, zweimal genommen wurde, enjoy. Weil die alle Anrufe der Welt Enjoy, annehmen. Meldet euch. Ich leite die Nummer weiter an euch. Das ist, glaube ich, eine Goldgrube. Ja, das, nein, einfach, das, einfach, das, damit das du piep mich alles über- raus. Ich das weiß, funktioniert aber nicht. Damit du ein bisschen Arbeit beim Piepen hast, sage ich noch mal ein paar Mal. Auch im Laufe des Gesprächs werde ich noch ein paar Mal sagen. Meine Herr, ich hab echt ein schlechtes Gewissen jetzt ein bisschen, oder? Wollen wir nochmal anrufen und uns entschuldigen? Wir landen mit Sicherheit woanders. Das ist zu assi. Wenn, dann rufst du nochmal an. Ich will gerne wissen, ob alle Kollegen bei ihr so sind. Nein, das ist die wahrscheinlich die einzige Chance. Es ist 7:30, da ruft kein Mensch mehr an. Ich habe ja auch mal in einem Callcenter gearbeitet und ich weiß, wie das ist. Du hast aber schon angerufen. Nein, ich habe nicht angerufen. Ich wurde nur angerufen. Das möchte ich hier sagen. Ich habe zwar in einem Callcenter gearbeitet, was natürlich Abschaum ist, klar, aber ich wurde nur angerufen als technischer Support. Ich habe niemanden belästigt. Konntest du den meisten Leuten helfen? Ich konnte den meisten Leuten helfen, denn die Probleme, meisten die sie Leute hatten, waren ernsthafte sehr... Probleme? Nein. Hättest du denen helfen können, wenn die meisten Leute ernsthafte Probleme gehabt hätten? Ja. Echt? Ich hätte immer allen ihren Problemen helfen können. Ich war sehr hilfsbereit, immer. Aber was hat dich denn da zu befähigt? Was haben die für Fragen gestellt? Also zum Beispiel haben wir für einen Telefonservice gearbeitet, wo man eine gewisse Eingabe tätigen musste ins Telefon. Da hieß es dann, bitte geben Sie jetzt Ihre Nummer ein. Und dann musste man die Nummer, die man hatte, eintippen. So, 99% der Menschen haben die Nummer gesagt. 5, 1, 2, 3. Und dann, bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Wir haben Ihre Eingabe nicht verstanden. Und dann haben Sie nochmal gesagt. Und dann irgendwann haben Sie bei mir angerufen und gesagt, ja, Abzocke, Geld, was soll das? Ich habe dafür gezahlt. Und was fällt Ihnen eigentlich ein? Und sofort wütend. Wutbürger. Also wirklich von der ersten ist Sekunde der Deutsche ein extrem. Wutbürger? Ja, ja, total. Total. Und du so, ja, haben Sie die Nummer denn gesagt? Ja. Ja, die müssen Sie eintippen. Ja, das steht ja nirgendwo. Und was soll das denn? Also wirklich, was so fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Also total strange. Und vor allem, das sind so Leute, mit denen hat man privat nichts zu tun. Man muss ja immer mal wieder sagen, man lebt in einer sozialen Blase von Menschen, die man gut findet und die relativ ähnlich zu einem sind. Aber es gibt da draußen... Die meisten Menschen sind ganz anders als man selbst. 100% ganz anders. Ein ganz anderer Menschentyp. Das war auch die Frau eben. Die Frau, bei der wir eben gelandet sind. Ja, glaube ich, der würde ich privat... Die schaut die Sendungen nicht, die wir gut finden. Die schaut die Sendungen nicht, die wir was machen schaut zum Teil. So eine Frau? Die hört das Podcast. Was schaut nicht. Diese Frau? Gute Frage. Aber die kann ich ihr nicht stellen, weil sie sonst ausrastet. Ich würde sie doch mal fragen. Dilemma. Nein, das ist dann schon Belästigung. Da finde ich, geht's zu weit. Dann lass uns woanders anrufen. Ich finde, wir sind ein moralischer Podcast, wir haben eine ethische Verpflichtung, auch unseren Zuhörern gegenüber, aber auch allen anderen Menschen. Aber nee, ich möchte auch da mal unseren Zuschauern nochmal unter die Arme greifen und sagen, denkt den immer Popschutz daran. Popschutz wegzunehmen ist nicht gut. Denkt immer daran, dass die meisten Menschen nicht so sind wie ihr selbst. Es ist tatsächlich so. Man glaubt es kaum. Man denkt ja immer, alle sind so wie man selbst. Eigentlich denkt man schon, dass man der Beste ist, oder? Also das ist ja so eine menschliche Sache, dass man generell denkt, man ist okay, der Beste. Okay, ich hab verschissen bei allen. Aber jetzt so langsam, wirst du dich wieder so. Von oben Schritt kommst, für Schritt. Florentin ja, näher ja, ja. Kommen. Schritt für Schritt. Nein, man denkt ja generell schon der Beste und man denkt eigentlich auch immer, alle sollten so machen wie man selbst. Oder? Man wird aber auch oft bestätigt dass darin, dass man der Beste ist. Ja, weil man natürlich sich nur die Bestätigung erinnert. Man, an diese Bestätigung. Kinder, habe ich neulich gelesen, also Babys, Kleinkinder, die vergessen oft schlechte Erinnerungen. Vergessen die einfach. Die können da nichts für, aber die verdrängen von Natur aus. Ja, aber aus. Das ist ja sehr gut. Ja, natürlich ist es sehr gut. Aber sie sind nicht kritikfähig. Natürlich ist Babys sehr gut. Sind nicht kritikfähig. Babys sind dämlich. Ja, Babys checken stimmt. Nicht. Wenn man einen Ball wegnimmt, dann denken die, der ist weg. Der existiert nicht mehr. Ja. Das Universum hat keinen Platz mehr für den Ball. Hat es. Kinder, ihr liegt da es falsch. Es sind genug Bälle. Es gibt genug Bälle Babys auf der Welt. Dämlich, ich guck mal hinter den Rücken nach. Dass die Kinder darauf nicht kommen. Ja. Auch, ich bin neulich mal in einem Deutschland-Trikot. Da war noch WM. Ich laufe dann mit Deutschland-Schal und Bier und bauchfrei und Sandalen und Deutschland-Trikot laufe ich dann rum. Ja. Und dann ist eine Mutter gekommen mit einem Kleinkind und hat gesagt, guck mal da drüben, der Junge, der hat ein Deutschland-Trikot an. Dann denke ich mir, das ist, warum sagst du, muss ich das dem Kind sagen? Kinder sind dämlich anscheinend. Ja. Das Kind das muss auch, das sieht man doch, dass ich ein Deutschland-Trikot anhabe. Das muss man dem noch nicht sagen. Ja, man hat ja so einen Drang, die Welt zu erklären. Wenn ich ein auch Kind hätte, ich würde ihm Mutter, alles erklären. Wenn ich Mutter sehe, die sagen, oh, hier, nimm Baller, hier, Baller. Nein, es heißt Ball und Baller macht es auch noch nicht hier, mal ein kürzer. Wauwau, ein Wauwau. Wauwau, es heißt Hund. Wauwau hat zwei Silben. Das macht es doch nicht mal kürzer, das macht es doch nicht mal schöner. Wauwau ist ein wie viele Silben hat Hund? Kackwort. Drei. Hund. Stefan hat mir letztens erklärt, wie man rausfindet, ob Wörter Silben haben. Und zwar hat er getrennt T-Ger. Und das war seine Hilfe, zu klatschen. Und es hat eine Silbe. Ma-tro-se. So muss man das machen. So trennt ja, man Silben. Ja, ich hab's verkackt. Das heißt natürlich Tiger. Oder? Ich bin ein Tiger, du bist ein Hund. Wir leben alle in einem Abgrund. Schlund. Hund, Grund, Abgrund, Fund. Du kannst nicht einfach nur Worte aneinander reihen, die ähnlich klingen. Ist es nicht dann, so ist es funktioniert nicht. Eine Klasse höher sogar? Wenn man versucht einfach nur ganz gar keine, man verzichtet komplett auf Sätze und konzentriert sich nur auf Worte. Genau. Oh, kommt ich werde angerufen. Oh, ist es der Rückruf? Ist es der Rückruf? Oh, wenn es jetzt schon kommt. Hallo, guten Tag. Hallo? Hallo? Hallo? Ah. Sie haben angerufen. Richtig, Martin Weber hier, mein Name. Ich habe eine Frage zu Massagesesseln. Und zwar würde mich interessieren, welche Altersgruppen sich denn vorrangig für Massagesessel interessieren. Also was ist da so die Zielgruppe? Weil ich überlege gerade, welche zum Thema Weihnachtsgeschenke, ob das was wäre für meine Mutter. Okay. Ja, das betrifft eigentlich fast alle Altersgruppen. Aber Sie können eben grundsätzlich sagen, meistens besser situierte Leute, nicht gerade um die 20 oder 25, also wir haben schon... Moment, was? Polierte Leute? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Besser situierte Leute. Situiert, okay. Also älter. Also alt. Besser verdienende. Ja, so die geburtenstarken Jahrgänge beispielsweise im Moment ganz stark. Ne? Reden wir beide von Massagesesseln? Welche Jahrgänge waren das? Deutschland, die geburtenstarken Jahrgänge werden Sie doch kennen. Die Babyboomer-Jahre kennen wir nicht? Ja, doch, natürlich. Die haben Anfang der 70er haben die Pampers groß gemacht. Und Mitte der 70er wurde Spielzeug gebraucht, Playmobil, Lego. Und heute tun die Leute was für ihre Gesundheit. Verstehe. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass meine Mutter das nicht ganz annehmen wird. Die sagt dann, das höre ich häufiger. So, das ist zu technisch, das brauche ich nicht, das wiegt 8 Tonnen. Wie soll ich das mit dem Lifter, Treppenlift, die Treppe hochkriegen? Und ne, das wäre mir natürlich nicht lieb, wenn das dann auch nicht angenommen wird, das Geschenk. Ja, dann müssen Sie da mit ihr vorher rüber sprechen. Ja, das ist ja die Überraschung kaputt. Das soll eine Überraschung sein. Ja gut, ich meine, worauf wollen Sie jetzt im Haus, wenn Ihnen das Geschenk nicht gefällt? Wollen Sie Rückgabe, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich meine, Sie haben ja Erfahrung. Sie sind ja wahrscheinlich schon zu Ihren guten 20, 30 Jahre im Business. Was Sie für Erfahrung gemacht haben? Ob das bei älteren Damen häufiger auf Ablehnung schlägt? Nein. Also ich habe damit so gesehen keine Erfahrung, weil die Leute, die zu uns kommen und die sowas kaufen, die wissen, dass sie sowas wollen. Und das sind Kunden, die wirklich sich umfassend in der Regel im Internet vorinformiert haben. Aber dass jemand sagt, ich möchte sowas eigentlich nicht haben, aber ich kaufe es trotzdem. Also die Leute, die zu uns kommen, die wollen es ja haben. Also Sie würden sagen, Sie würden mir von einem Geschenk eher abraten? Das ist ein zu großes Risiko. Das habe ich damit nicht gesagt, das müssen Sie für sich alleine entscheiden. Na gut, aber wenn es nicht oft als Geschenk gekauft wird, hat das ja seinen Grund. Nehme ich mal an. Der beste Verkäufer. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage, ich habe keine Erfahrung damit, ob das als Geschenk dann vielleicht auch nicht gut ankommt. Vielleicht ein Gutschein. Da ja der Ehemann dann schon vorgefühlt oder so. Ein Gutschein können Sie natürlich von uns ein Gutschein bekommen. Ist natürlich immer ein sehr langweiliges Geschenk. Ich will ja auch, dass die Mutter was zu spielen hat an Weihnachten. Ja. Wo ist denn Ihre Mutter zu Hause? Auf dem Land. Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. In welcher Stadt? In Brunsbüttel. Ja, okay, das sind natürlich von uns. Ich meine, wenn Sie sie mal ins Auto packen würden, gut, dann ist die Überraschung wieder hin. Aber Brunsbüttel natürlich bis zu uns, ja, fast 300 Kilometer. Ach, Sie meinen, dass man die Fahrt zu Ihnen auch schon als Überraschung verkauft? Da könnte ich Ihnen ja sagen, wir fahren irgendwo anders hin, in die Therme, schön. Und dann fahren wir eigentlich genau. Zu Ihnen. Da werden die Augen, glaube ich, groß sein. Und dann suchst du sich bei uns einen Sessel aus. Und könnten Sie dann auch da so ein bisschen für eine Überraschung sorgen? Also, dass man dann so ein bisschen den Geschenkfaktor dann irgendwie schon da vorzieht, dass dann heißt Überraschung. Vielleicht auch so ein Tuch hat über dem irgendwie Sessel. Irgendwie so ein Tuch, irgendwie so Luftballons oder sowas. Ginge das so ein bisschen eventmäßig? Nein. Nein. Wir sind reiner Versender. Wir machen das im sehr großen Stil. Bei uns gehen jeden Tag zig Sessel raus. Wie viele gehen denn bei Ihnen raus? Soll das jetzt ein Witz sein oder was? Nein. Wie viele Sessel bei uns am Tag rausgehen? Nein, wie viel Einkommen Sie auf einen Euro genau im Monat verdienen? Nein, um Gottes Willen, so war das nicht gemeint, würde mich nur interessieren, weil ich den gemeinen Massagesessel als nicht so verbreitet ansehe. Ich dachte, es wäre eigentlich eher ein exotisches Gut. Irgendwie bei Verstehen Sie Spaß oder so bin ich jetzt nicht, oder? Jetzt nein, überhaupt nicht, nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Sie kennen das ja, irgendwie Weihnachten kommt immer näher und ich will natürlich irgendwas meine Oma suchen, aber es soll halt auch was Schönes sein. Ja, also Sie können gerne nach Terminabsprache bei uns in der Firma vorbeikommen, aber Luftballon lasse ich da nicht steigen und mache auch kein Konfetti und solche Geschichten. Aber Sie würden sich jetzt zum Beispiel über einen Massagesessel freuen, wenn ich Ihnen den jetzt schenken würde? Ich würde mich nicht freuen, weil ich habe schon zwei zu Hause und habe jeden Tag 40 bei mir in der Firma in der Ausstellung stehen. Okay, verstehe. Aber jetzt, wenn Sie sich mal aus Ihrem, wenn Sie mal, Sie sind irgendwie ein Meeresbiologe oder sowas und haben nichts mit Massagesesseln zu tun, würden Sie sich dann trotzdem noch wieder freuen? Weil die Fragerei ist mir langsam ein bisschen zu blöd, ehrlich. Okay, Sie haben mir die Fragen auch Also, es gibt ganz viele Anbieter für Massagelöffel. Rufen Sie bitte da an und fragen da. Wunderbar, vielen Dank für die Hilfe. Kennen Sie denn die Dame, die uns hier weiter verbunden hat? Bitte? Die Dame, mit der wir erst gesprochen haben, kennen Sie die? Ich lege jetzt erstmal auf, ja. Erstmal. Okay, gut, danke. Vielen Dank, schöne frohe Weihnachten. Meine Herren, was ist denn für ein Laden? Was ist das Einstellungskriterium? Chronisch schlechte Laune. Was ist das denn für ein Laden? Aber das ist ein Scheißverkäufer. Das ist wirklich ein Scheißverkäufer. Das wollen wir echt mal sagen. Massagesessel. Ja. Und solche Leute tragen nicht dazu bei, dass Massagesessel ein besseres Bild in der Öffentlichkeit haben. Verstand doch mal! Ey, will die dann laut werden? Aber eigentlich, ich verstehe es auch irgendwie, dass die Fragerei nervt. Aber ich habe mich tatsächlich falsch verhandelt, weil... Was? Wenn jemand laut wird, muss man auch laut. Ist neben dem Auto gestartet. Da kommen sie schon. Fand ich auch gut. Sagt, ja, da fahren sie die zu uns. Na gut, dann ist die Überraschung natürlich auch weg. Da hat er recht. Er hat nicht gedacht. Wenn man irgendwie, gut. Wenn man 8,5 Stunden im Auto sitzt, fragt die Oma schon mal, ja, wo fahren wir denn jetzt hin? Und dann kann man schlecht sagen, wenn man Glück hat, schläft sie ein oder ist noch von Silvester so ein bisschen angezündet, noch vom Morphium aus dem Krankenhaus. Nee, bisschen also, betäubt. Ich muss mal echt sagen, erst dachte ich, wir hatten einen Pfiffigen am Apparat, wo er auch meinte, wo er mitgedacht hat, dann können sie die mitbringen zu uns. Genau, lösungsorientiert. Obwohl es ein Versand ist, bringen sie die mit her und wir machen da was und dann kann sich das angucken. Ja. Und dann am Ende ist er so abgedriftet. Mhm. Der Meeresbiologe war zu viel. War zu, ja, ich, ja, war drüber. Scheiße. War drüber. Ja, aber da war es eh schon gefallen, das Gespräch, glaube ich. Ich glaube, das war der Mann von der Frau, die uns verbunden hat. Nein, aber die erste Frau war doch wesentlich jünger. Ich kann extrem schlecht Alter schätzen. Wie alt war der denn jetzt? Der war doch um die 50, oder? Er war 52. Und Sie? 42. 42 hätte ich wesentlich jünger geschätzt. Echt? Ja, unter 30 sogar. Nein, da kam dieser... Doch, die hatte... Da kam dieser Oberlehrerton. Naja gut, aber als sag ich mal, Hotline-Typ, wenn du mal 5 Jahre in einer Hotline sitzt, hast du da auch schon einen gewissen Ton drauf und weißt, wie du mit den Leuten umgehen musst. Das war so eine Frau, der, sagen wir mal, läuft in der Ehe nicht mehr ganz so gut. Oho. Die hat schon angefangen. Wird's so ein bisschen, hier sexistisch? Nein, die hat angefangen. Da wird's ein bisschen sexistisch gerade. Nein. Bei dem Mann läuft auch in der Ehe nicht so gut. Aber bei ihr, da kommt schon jeden Abend so ein kleiner, so ein gießt sich ein, so ein Chantre oder so rein. Ja, der Mann ist nicht Jägermeister mehr, der vom Aldi. Sie befürchtet, dass der Mann auch irgendwie auswärts ein bisschen aktiver ist als bei ihr. Ich verstehe schon. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich will es jetzt nicht sagen. Wir kennen unsere Zielgruppe noch gar nicht. Das stimmt. Wir haben ja über Facebook die Möglichkeit, genau zu analysieren, wer unseren Podcast hört und wer nicht. Und da werden wir natürlich uns auch genau auf die Zielgruppe einlassen und gucken, wer hört uns denn. Wie läuft und denn was braucht denn diese Zielgruppe? Wie läuft eigentlich, wir haben für 3 Euro einen Beitrag bei Facebook gemacht. Genau, wir haben für Facebook Werbung gemacht für unseren ersten Post. Wie läuft's dabei? Ich guck mal, wir haben einen Post gemacht, man kann bei Facebook, ist ja total eigentlich die totale Abzocke. Und zwar, wenn man jetzt eine Seite hat mit 1000 Likes und man postet was, Ab 30 Leuten erscheinen als Grafen. Erscheint das nicht bei allen 1000 in der Timeline, sondern nur bei manchen davon. Und wenn man möchte, dass es bei allen in der Timeline erscheint, dann muss man tatsächlich zahlen. Und man kann natürlich auch durch dieses Zahlen über die Like-Zahl hinaus Reichweite gewinnen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben Werbung geschaltet für unseren ersten Post. Und die Leute rasten aus. Wir haben 16 Gefällt mir-Angaben. Rasten aus. 16 Leute. Und zwar habe ich 3 Euro eingegeben. Und zwar 2,80 Euro sind noch übrig. Also es wurde schon für 20 Cent Werbung geschaltet. Kann man das abbrechen und die 2,80 Euro wieder bekommen? Geht das? Ich weiß nicht, das könnte schon sein. Und zwar, wir haben, man sieht da genau, Paid Reach. Wir haben dafür gezahlt, dass 63 Leute unseren Post sehen. Davon hat einer das Bild angeklickt. 63 Also man kann sagen, es läuft, ne? Genau, man du musst schon reden, wenn ich mal sage. Nein, ich habe eine Frage gestellt. Ich habe eine Frage gestellt, die war fertiggestellt. Ich habe gesehen, du musst husten, aber ich dachte, ich lasse ihn einfach jetzt mal leiden. Ja. Ne? Naja, nicht wir leiden, das Publikum leidet. Wenn wir nicht sagen, leide das Publikum, dann sitzt er. Keiner mehr dran, obwohl die waren heiß. Die beiden Anrufe waren heiß. Die beiden Anrufe waren heiß. Sollen wir dir ganz an Anfang schicken? Die sollten wir ganz an Anfang stellen. Ganz an Anfang stellen und dann. Und die sollten wir am Ende auch nochmal das Gesamt. Oder konstant im Hintergrund. Wir haben immer im Hintergrund so leise noch laufen. Gespielt. Doch, natürlich, die lief schon. Ach so, lief ja, am Anfang, Intro. Das müssen wir nicht extra ankündigen. Oder was das war jetzt so ein Fettnäpfchen. Ich meine, wie Harald Lesch sagen würde, die unendlichen Weiten des Universums. Man weiß nicht, was kommt. Und Mathematik ist und eine Hilfe für die Menschen. Harald Lesch, präsentiert in einer Imitation von Florentin Will. Herzlich willkommen, liebe Kinder. Hört euch meine Sendung an. Lesch Kosmos. Ich zeige euch die Welt. Ich habe mir tatsächlich noch ein bisschen neulich mal nach Interstellar, einen Film, den ich sehr... Oh Gott, wir haben uns schon so lange im Interstellar gediskutiert. Nein, ein super Film, muss man sagen. Sieht Florentin auch so. Film. Nee, furchtbar ist ein nicht guter Film. Nee, aber ich finde die Thematik halt interessant, die es anschneidet. Ja, und dafür ist der Film noch nicht gut. Sklaverei ist auch ein gutes Thema, deswegen ist trotzdem 12 Years a Slave ein schlechter Film. Sklaverei ist ein Ankommen. Mochte ich auch nicht. Und man muss sagen, Dann habe ich mir Videos angeguckt von Harald Lesch, wie er den Film quasi erklärt. Ohne den Film das zu erklären. Gibt's wirklich? Nein, er erklärt die Relativitätstheorie und so. Ah ja, verstehe. Ist ja halt ganz interessant. Ja, okay. Ja, natürlich ist Physik interessant. Ist auch ein Partythema. Ja, aber darum geht's doch nicht. Es geht darum, ob der Film gut ist oder nicht. Ja, aber die Thematik ist anscheinend ist halt wirklich gut. Soll ich auch gut erzählt. Oder wie Matthew McConaughey in dem Film sagt, wir müssen in die tiefen Weiten des Weltraums und wir müssen die Menschheit retten. Nee, so redet er doch, oder? Wie heißt die Schauspielerin nochmal? Warte. Anne Hathaway hat nämlich auch diesen tollen Dialog. Die Liebe ist der wichtigste Baustein der Menschheit. Wir fliegen durch Wurmlöcher und schwarze Löcher. Aber wir wissen so nicht, was... Aber wir wissen nicht, was Liebe ist. Liebe! Und am Ende war ja wirklich die Message, dass sie von Anfang hätten auf die Liebe hören sollen. Naja, Matt Damon verrät sie. Oh, Spoiler! Matt Damon verrät sie ja. In der tollen Rolle des Dr. Man. Der männlichste Name der Welt. Dr. Man. Vor allem, das ist ja wahrscheinlich wieder irgendeine Metapher. Er heißt Dr. Man und steht für die ganze Menschheit. So wie John Nader irgendwie in der Lift. Das ist ganz schön billig. Boah, ist kalt hier drin. Das wird ein bisschen zu nerdig. Wir sind ja auch keine Filmfreaks. Womit würdest du sagen? Ist das ein Filmpodcast? Wir haben uns noch nicht festgelegt. Was ist es eigentlich? Ich würde mal sagen, wir machen auf jeden Fall einen Podcast über Dinge, mit denen wir uns auskennen. Und deswegen meine vierte Frage an Stefan Titze. Womit kennst du dich richtig gut aus? Ich kenne mich aus mit Dingen, mit denen ich mich gerade befasse. Ich bin nämlich so ein Mensch, ich habe für einen kurzen sehr Zeitraum. Sehr kurzes Gedächtnis. Nee, ich habe immer Interessen für kurze Dauer. Also sagen wir mal, für einen Monat habe ich andere Interessen. Ja? Ich interessiere mich für einen Monat ungefähr für etwas sehr stark. Im Moment ist es tatsächlich so, Interstellar. Diese Astronomie finde ich ganz interessant. Also ich gucke mir dann gerne N24-Dokus an. Ich arbeite ja auch. Aber du kratzt nur an der Oberfläche. Immer. Wie ein Keyboard. Ich weiß über alles, bilde ich mir ein bisschen Bescheid, aber nichts richtig. Wie ein Keyboard. Ich kann alles ein bisschen, aber nichts richtig. Das ist ein Keyboard. Das war mein Catchphrase. Es kann auch alles ein bisschen. Es kann halt mal ein bisschen Saxophon, aber nichts richtig. Und das so geht es mir auch. Ich kann viele Dinge, ich habe vieles mal gehört, aber es ist nichts, von dem man sagen kann. Du hast ein sehr gut ausgebildetes Halbwissen. Genau. Aber das ist auch sehr gefährlich. Du hast ein doppeltes Halbwissen. Und ich behaupte immer Dinge, die nicht wahr sind. Verstehe. Von denen ich aber behaupte, dass sie wahr sind. Und aber ich vergesse oft von meinen Phasen, ich hatte früher mal zum Beispiel eine Dino-Phase oder eine Mittelalter-Phase, von diesen Dingen vergesse ich die meisten Sachen wieder. Ah, verstehe. Sodass ich dann am Ende immer nur noch wirklich... Aber du bist generell immer interessiert. Ja. Oft in Dinge. Ich kann mich sehr gut für Dinge begeistern. Auch für das Podcast-UFO kann ich mich gerade begeistern. Könnt ihr euch auch für das Podcast-UFO interessieren? Dann schreibt das in die Kommentare. Das gefällt mir und so sehr. Dieses Moderative, deswegen hätte ich auch so gern Musik. Tatsächlich, ich finde in Radiosendungen oder so ist Musik immer saunervig. Das wollten wir nicht erwähnen. Oh. Und schon in der ersten Folge hast du dagegen verstoßen. Ich piep's raus. Ich ersetze es durch was anderes. Sorg und sanftfertig. Zum Beispiel bei die Radiofritzen finde ich es immer total nervig, wenn die Musik kommt. Ich höre mir die. Ich finde es total richtig guter Trenner. Oh, geil. Es ist gut, um Themen abzutrennen. Wenn dann die Musik kommt, ich höre immer den Podcast und höre ich die Musik nicht, die wird rausgeschnitten. Aber man hört immer, und jetzt kommt Anne Hathaway mit Can't Live Without You. So, und das ist immer total geil, weil das hat immer so eine Struktur. Und das anzukündigen, hat so was Professionelles und das finde ich immer total geil. Ja. Wenn wir jetzt einfach sagen sollen, so, wir müssen jetzt zur Musik kommen, hier ist Ronan Keating mit Life is a Rollercoaster. Bis gleich. Einfach, wenn das man sowas gut machen würde, das ist total cool. Und das machen wir auch. Und du hast es ein bisschen gesagt mit Bastian Pastewka. Du solltest an einer Bastian Pastewka-Parodie arbeiten. Ach so, wie Fake It Till You Make It oder was? Dass man einfach immer ankündigt, jetzt kommt Werbung. So, jetzt kommt erstmal ein bisschen Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, mach's gut. Wir hauen jetzt kurz einen Song raus. Es ist Rhythm Divine von Enrique Iglesias, der beste Song, der jemals aufgenommen wurde. Fahrt vorsichtig, bis gleich. Da kommt das Ari-Zeichen. Und bei uns kommt ein UFO. Wo man immer Musik gehört hat, laut, weil gerade ein guter Song kam und dann kam dieses hässliche Stauzeichen, dieses und dann, nein, das ist nicht jetzt in dem Lied und nicht im Refrain. Im Refrain, doch nicht der Refrain. Oh, jetzt kommt wieder, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da spricht man halt ein bisschen derber. Und du vom Land, jetzt kommt hier Refrain. Oder was? Was sagst du, wie sagst du das? Refrain. Ach Gott. Was ich zum Beispiel auch unmöglich aussprechbar finde, ist, also, nee, wie heißt das denn zum Beispiel, wie heißen denn zum Beispiel diese kleinen zuckrigen Stücke, die man in den Mund steckt und dann lutscht und es schmeckt gut? Wie heißen die? Bonbons. Bonbon? Bonbons. Bonbon? Bonbons. Buchstabier das mal. Also wie in Lautschrift? Ja, wie du das aussprichst. B-O-N-G, B-O-N-G. Bonbon. Ja. Bonbon. Bonbon. Also Bonbon. Ich sag nicht Bonbon. So also wie die Stadt, Bonbon. Nee, Köln-Bonn. Wie sagst du es? Bonbon. Wie sagst du es? Bonbon. Ich sag, es ist eher so ein B-O-M-B-O-N-G. Bonbon. Bonbon. Ja. Aber wirklich, wenn man sich da mal drauf konzentriert, ich kann dieses Wort... Es ist Bonbon bei mir. Bonbon. B-O-M-B-O-N-G ist bei mir. Bonbon. Ja. Bonbon. Listen and repeat. Bonbon. Ich kann das mittlerweile nicht mehr sagen, weil mich macht das so paranoid, weil ich nicht weiß, wie das... Weil so Bonbon... Ist natürlich zu viel, aber Bonbon oder Bonbon ist, ist natürlich zu viel. Ja, gefallen, also ist natürlich problematisch. Wir Moment, haben hier so eine Soundwand aus was ist Schaum. Filz, Schaumfilz. Ja, so aus Polstergeschichten. Sollten wir du darfst jetzt nicht auf den Computer kommen, sonst hört die Aufnahme auf. Stellen. Nehmen wir schon auf übrigens. Sollen wir jetzt mal anfangen aufzunehmen? Oder du hast dich gerade verraten, dass die, wenn die Aufnahme dann pausen. Was ist zum Beispiel? Wir immer noch auf. Ich bin auf Stopp gekommen, glaube ich. Was ich zum Beispiel auch interessant finde, ist, wie heißt denn dieses Zeug, das man sich auf den Körper sprüht, um besser zu riechen? Deo. Nein, das andere. Parfum. Parfum. Nee, jetzt habe ich jetzt nur so gesagt. Parfum. Weil du willst es genauso sagen. Du willst, wenn du Refrain sagst, hast du auch Parfum. Parfum. Ich sag Parfüm. Naja gut, aber es gibt ja Parfüm, dann gibt es das Möchtegern französische Parfum. Und Parfum. Oder Toilette. Das, Parfum, sagt man dann. Parfum. Oder man sagt wirklich französisch Parfum. Parfum. Parfum. Parfum. So, als hätte man auch das kann man nicht so sagen. Drei Zigaretten gerade im Mund. Parfum. Parfum. Parfum. Aber man kann ja... College Humor hat tatsächlich gerade einen guten Sketch rausgebracht über jemanden, der immer alles richtig sagt. Der sagt, bring mir nochmal das Croissant. der halt dann ist auch wirklich oder irgendwie ein bisschen Gelato oder sowas, ne, wo man immer die Fremdwörter richtig betont. Ja. Mir fallen jetzt im Deutschen nicht so viele ein, aber Croissant zum Beispiel oder Taco. Friseur. Taco. Friseur. Friseur ist eingedeutscht. Ja. Barber. Aber gut, ich glaube, das Thema hat sich erschöpft. Ich glaube, unser Gast Wahnsinnig. Aus. Vielen Dank, dass du heute da warst. Sind wir echt durch? Jan Böhmermann war heute bei uns. Wir haben eine Stunde geredet? Ja. Nein. Jan Böhmermann war heute bei uns. Vielen Dank, dass du dabei warst im Studio. Ja, Handshake und ansonsten... Ach, das war unser Gag, den wir uns vorher ausgedacht haben. Ja, das war einer der vielen Gags, die wir uns vorher ausgedacht haben, aber dann nicht durchgezogen haben. Dass im Studio gerade einer sitzt. Die Grumpy Cat war heute da. Ach ja. Nee, die kommt nächste Woche. Nächste Woche kommt die Grumpy Cat. Freut euch darauf. Wenn ihr Fragen habt an die Grumpy Cat, dann schreibt sie doch in die Kommentarspalte von unserer Facebook-Seite oder unter Twitter. Bei Twitter mit dem Hashtag PodcastUFO. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Empfehlt uns weiter und abonniert uns auf iTunes und gebt uns eine gute Bewertung. Liked unsere Seite auf Facebook, das PodcastUFO, oder folgt uns auf Twitter. Dankeschön. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Wir heben ab. Ha ha ha ha!